Die Zeitungsredaktion vom 2. Mai brachte einen Kommentar unter dem Titel »Was haben die Militärübungen Key Reserve und Adler gezeigt?« Im Kommentar hieß es, die gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas Key Reserve und Adler 6, die Anfang März begannen, sind zu Ende gegangen. Diesmalige gemeinsame Militärübungen, die unter Einsatz von mehr als 330.000 Soldaten und Atomkriegsrüstungen der USA im bisher größten Umfang durchgeführt wurden, waren die offenen Atomkriegsübungen, bei denen die Feinde sogar den Deckmantel jährlicher Übungen für Verteidigung über Bord warfen. Diese Übungen, wobei die enormen aggressiven Streitkräfte eingesetzt wurden, waren die Übungen für Atomkriegsführung, die nach einer neuen Methode der Aggressionskriegsführung der USA abgehalten wurden, um den endgültig vervollkommneten Kriegsplan für die Invasion gegen die DEVJK in der Praxis zu überprüfen. Die gemeinsamen Militärübungen zeigen eindeutig, dass die Atomkriegsmachenschaften der USA und Südkoreas gegen die DEVJK die Grenze überschritten haben und in eine höchst gefährliche Phase eingetreten sind und dass die Feinde alle Vorbereitungen darauf getroffen haben und nun auf die Gelegenheit zur Auslösung eines Krieges lauern. Es wurde deutlich bewiesen, dass die USA Hauptverantwortliche für Aggression und Krieg sind und dass diesmalige Übungen die Entfesselung eines Aggressionskrieges gegen die DEVJK zum Ziel hatten. Wenn die USA und das südkoreanische Bakun-Regime schließlich einen Atomkrieg gegen die DEVJK entfesseln, werden die Armee und das Volk der DEVJK unter Einsatz aller Hightech-Atomangriffsmittel die Provokateure und alle Zitadellen der Aggression erbarmungslos vernichten und diese in Schutt und Asche legen und diese Gelegenheit nutzend Südkorea befreien und auf diesem Planeten den Herd des Krieges völlig beseitigen.